Ihr gemeinsamer Inhalt sei hier kurz angedeutet. Entstehung der Himmelskörper und der Erde, Entstehung der organischen Welt, der Menschen und Tiere, Geschichte der Menschenrassen, der Völker und der Erde, Geologie, Kulturgeschichte, Mathematik, Physik, Chemie, Astronomie, Astrologie, Heilkunde, die Bedeutung und Anwendung der geheimen, okkulten seelischen Kräfte, Hypnotismus und Magnetismus, Magie, Unsterblichkeit der Seele, die Entstehung der Götter und deren wahre Bedeutung, die Erkenntnis des wahren Gottes, das ist, der in der Natur allüberall und in ihr lebenden schöpferisch tätigen und nach ewigen Gesetzen wirkenden göttlichen Naturkraft, die der eine, unnennbare, ewige, unveränderliche genannt wird. Ratschläge zur Führung des menschlichen Lebens im Einklang mit Gott und den Naturgesetzen, Ethik und Moral, Verehrung des ewigen Schöpferprinzips, Religion, Gebete, Hymnen, Kenntnis des Ritus für die Einweihung in die Mysterien, in die Geheimnisse und Geheimlehren. Dieser Ritus, dieser Kultus, wurde für die große unwissende Volksmenge die eigentliche Religion, für die Wissenden, für die Initiierten, Adepten und Hierophanten nur die äußere Hülle, für die ihnen anvertrauten, durch Jahrtausende hindurch vererbten arischen Geheimnisse und Kenntnisse. Das Volk sah in dem Kultus das Wesen der Religion. Für die Wissenden war jener nur deren äußere Erscheinungsform. So gab es eine äußerliche, eine exoterische Religion für die große Masse und eine geheime, eine esoterische für die Eingeweihten. Zu dieser gehörten die Weisen aller alten arischen Kulturvölker. Daraus erklärt sich, dass die Lehren der altarischen Kulturträger überall gleich lauteten und auch ihr Kultus in der ganzen Welt ähnlich war, sodass die Eroberer Mexikos 1520 naturgemäß dort einen dem katholischen Kultus ähnlichen finden mussten. Um aber das hohe arische Geistesgut nicht in die Hände des Pöbels fallen zu lassen, wurde es in den alten heiligen Schriften nicht wortgetreu überliefert, sondern in Fabeln und Parabeln, Gleichnissen und in Worten dargestellt, deren eigentlichen Sinn nur die Eingeweihten verstanden. Wer den Schlüssel zu dieser uralten arischen Geheimschrift, der Chiffreschrift, besitzt, kann den eigentlichen tiefsinnigen Inhalt jener alten arischen Schriften gar wohl verstehen. Wer ihn nicht besitzt, sieht in ihnen nur lächerliches, ungereimtes Zeug, Fabeln und kindische Märchen. Einer genialen Frau, H.P. Blavatsky, ist es gelungen, nach jahrelangem Studium der uralten arisch-indischen und persischen Schriften den Geheimschlüssel zu finden. Sie hat ihre Forschungen in einem vierbändigen, von einer unglaublichen Kenntnis der Weltliteratur und von einem seltenen Fleiß und Scharfsinn zeugenden Werke niedergelegt. Zu denselben Ergebnissen wie Blavatsky und unabhängig von dieser kam der gelehrte Zisterzienserpriester Dr. Jörg von Lanz-Liebenfels auf anderem Wege, hauptsächlich durch das Studium der griechischen und lateinischen Klassiker und der Schriften der christlichen Kirchenväter, denen, soweit sie selbst Initiierte waren, wie Origenes und Clemens von Alexandrien, der Geheimschlüssel bekannt war. Wer die Geheimsprache der Initiierten der alten Kulturvölker kennt und den Inhalt jener alten arischen Schriften mit dem der Bibel vergleicht, der sieht zu seiner großen Überraschung, dass die Bibel, abgesehen von Fälschungen und Zutaten, nichts anderes ist als ein Auszug und ein Teil aus jenen uralten arischen Geheimschriften und dass sie eine Fülle arisch-atlantischer Weisheit enthält. Der vorhin genannte katholische Theologe Jörg von Lanz-Liebenfels hat hierfür unwiderlegliche Nachweise erbracht und diese in einer langen Reihe von Veröffentlichungen niedergelegt. Ich verweise den Leser auf die von einer überaus seltenen Belesenheit, Literaturkenntnis und einem merkwürdig umfassenden Wissen zeugenden wissenschaftlichen Abhandlungen des genannten Theologen, Anthropologen und Rassenforschers. Dort findet der Leser die Geheimsprache der Bibel erklärt und Wörterbücher der Geheimsprache sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis angegeben. Nachweise findet der Leser auch bei H.P. Blavatsky. Für uns genügen zunächst folgende Tatsachen. Den genannten Kirchenvätern war und den jüdischen Rabbinern ist es gar wohl bekannt, dass die wahre Bedeutung der Bibeltexte eine andere ist, als wie die dem Volke gelehrte. Daher empfiehlt der jüdische Philosoph Maimonides strenges Stillschweigen in Bezug auf die wahre Bedeutung der Bibel. Der hebräische Philosoph Philo sagt, die wörtlichen Sätze der Bibel sind fabelhaft. In der Allegorie, also im Bilde, müssen wir die Wahrheit erkennen. Die jüdischen Kabbalisten wissen gar wohl, was die biblischen Erzählungen bedeuten sollen, die wörtlich zu glauben man uns Christen kaltblütig zumutet. Und man mutet uns viel zu glauben zu. So zum Beispiel, dass die in der Bibel angegebenen Maßverhältnisse des salomonischen Tempelbaues Tatsache waren, während der jüdische Bibelfälscher einfach die Maße der großen Cheops-Pyramide kopiert hat. Siehe Blavatsky, Band 3, Seite 274. Der Kirchenvater Origenes gesteht ausdrücklich zu, dass vieles in der Bibel nur Fabel sei und symbolisch verstanden werden müsse. Auch der Apostel Paulus, ebenfalls ein Initiierter, sagt in Galater 4, 22 bis 31, dass manches in der Bibel, zum Beispiel die Geschichte von Abraham und seinen Söhnen, nur ein Gleichnis sei. Auch den christlichen Gnostikern, also den Erkennenden, den Wissenden, war die Tatsache der Geheimsprache der Bibel gar wohl bekannt. Auch Jesus wusste als Initiierter die Geheimsprache der Bibel, siehe Matthäus Evangelium 12, 39. So nennt er die Fabel von der Verschlingung Jonas durch einen Fisch lediglich ein Zeichen. Jenen Kirchenvätern war auch wohl bekannt, dass der wirkliche Inhalt der Bibel gleich ist mit dem der uralten arischen Schriften, sie deuteten ihn auch völlig gleich. Woher stammt nun die Bibel?